Harry. Was? Wo bin ich? Du hast ja tatsächlich geschlafen. Ich war fast eine Stunde weg. Am Wirtshaustisch. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit für dich. Dann muss ich gehen. Ich habe eine Verabredung. Mit wem denn? Mit deinem Herrn, kleiner Harry. Er hat mich in die Odeon-Bar eingeladen. Ich dachte, du würdest mich jetzt nicht mehr allein lassen. Dann hättest eben du mich einladen müssen. Nun ist dir einer zuvor gekommen. Immerhin, du sparst hübsch Geld dabei. Kennst du das Odeon? Nach Mitternacht nur Champagner, Clubsessel, Negerkapelle, sehr fein. Ach, lass dich doch von mir einladen. Ich habe das für selbstverständlich gehalten. Wir sind doch Freunde geworden. Lass dich einladen, wohin du willst. Ich bitte dich. Das ist nett von dir, Harry. Aber schau, versprochen ist versprochen. Gib dir keine Mühe mehr. Trink noch einen Schluck, dann gehst du hübsch nach Hause und schläfst. Versprich mir das. Nein! Nach Hause kann ich auf keinen Fall gehen. Ach du, mit deinen Geschichten bist du immer noch nicht fertig mit diesem Goethe. Wenn du wirklich nicht heimgehen kannst, dann bleib eben hier im Schwarzen Adler. Da gibt's Fremdenzimmer. Soll ich dir eins besorgen? Ja, bitte, bloß nicht nach Hause. Aber wo kann ich dich wiedersehen? Wo wohnst du? Das sage ich dir nicht. Such ein bisschen, dann findest du mich schon. Darf ich dich einladen? Wohin? Wohin du magst und wann du magst. Gut. Am Dienstag zum Abendessen im alten Franziskaner. Oh, ein Handkuss sogar. Deine Hand passt ganz und gar zu deiner Stimme. Schön und voll. Klug und gütig. Ich sage dir noch etwas. Wegen diesem Goethe. So wie es dir gegangen ist, dass du das Bild von ihm nicht vertragen konntest, so geht es mir manchmal mit den Heiligen. Den Heiligen? Bist du so fromm? Nein, leider nicht. Aber ich war es einmal und werde es irgendwann wieder sein. Man hat ja keine Zeit zum Frommsein. Braucht man denn Zeit dazu? Oh ja. Du kannst nicht ernstlich fromm sein und zugleich in der Wirklichkeit leben und sie auch noch ernst nehmen. Die Zeit, das Geld, die Odeon-Bar und all das. Aber wie ist das mit den Heiligen? Also, da gibt es Heilige, die habe ich besonders gern. Zum Beispiel den heiligen Stephanus, den heiligen Franziskus und andere. Von ihnen gibt es auch manchmal Bilder. So verlogene, süßliche, dumme Bilder. Die kann ich gerade so wenig ausstehen wie du dieses Goethe-Bild. Und wenn ich sehe, dass andere so einen süßen, dummen Heiland oder heiligen Franziskus schön und erbaulich finden, dann spüre ich das wie eine Beleidigung des richtigen Heilands und denke, ach, wozu hat er gelebt und so furchtbar gelitten, wenn den Leuten schon so ein dummes Bild von ihm genügt? Ja, genau. Dann verstehst du mich also. Schon. Aber trotzdem weiß ich, dass auch mein Heiland oder Franziskusbild bloß ein Menschenbild ist und an das Urbild nicht hinreicht. Und deshalb warst du trotz allem im Unrecht, als du bei dem Professor so wütend wurdest wegen des Goethe-Bilds. So, und jetzt Schluss. Du gehörst ins Bett. Sie ging, und mich führte, nachdem ich das Schlafgeld bezahlt hatte, ein greiser Hausdiener durch ein altes, finsteres Treppenhaus in eine Kammer hinauf und ließ mich allein. Da stand ein dürres Holzbett, sehr kurz und hart, und an der Wand hing ein Säbel und ein farbiges Bildnis von Garibaldi, auch ein verwelkter Kranz von einer Vereinsfeier. Wenn ich wenigstens ein Nachthemd hätte. Zumindest war Wasser da und ein kleines Handtuch, ich konnte mich waschen. Dann legte ich mich in den Kleidern aufs Bett. Also mit Goethe bin ich jetzt in Ordnung, das ist gut. Herrlich, dass er im Traum zu mir gekommen ist. Und dieses wunderbare Mädchen. Wenn ich doch ihren Namen wüsste. Plötzlich ein lebendiger Mensch, der die trübe Glasglocke meiner Abgestorbenheit zerschlug. Plötzlich wieder Dinge, die mich etwas angingen. Plötzlich eine Türe offen, durch die das Leben zu mir hereinkam. Ich kann vielleicht wieder leben, wieder ein Mensch werden. Ob ich sie wiedersehen würde? Ja, gewiss. Sie war zuverlässig. Versprochen ist versprochen.